Erster Jesus ging in die Stadt Jericho und ging durch die Stadt. Zweiter dort war ein Mann. Er hieß Zachäus. Er war ein wichtiger Mann für das Geld und er war reich. Dritter Zachäus wollte Jesus sehen. Aber viele Leute waren da. Zachäus war klein und konnte Jesus nicht sehen. Vierter darum rannte Zachäus voraus. Er kletterte auf einen Baum. Er wollte Jesus sehen, wenn Jesus vorbeikommt. Fünfter Jesus kam zu dem Baum. Er sah Zachäus und sagte, Zachäus, komm schnell herunter. Ich möchte heute in deinem Haus sein. Sechster Zachäus kletterte schnell herunter und freute sich sehr über Jesus. Siebter die Leute sahen das und waren nicht zufrieden. Sie sagten, Jesus geht zu einem schlechten Mann nach Hause. Achter aber Zachäus sagte zu Jesus, Herr, ich gebe die Hälfte von meinem Geld den armen Leuten. Und wenn ich jemandem zu viel Geld genommen habe, gebe ich es vierfach zurück. Neunter Jesus sagte, heute ist Heil in dieses Haus gekommen. Zachäus ist auch ein Kind von Abraham. Zehnter denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Elfter die Leute hörten, dass Jesus erzählte noch eine Geschichte. Er war in der Nähe von Jerusalem und die Leute dachten, dass Gottes Reich bald kommt. Zwölfter Jesus sagte, ein wichtiger Mann ging in ein anderes Land. Er wollte König werden und dann zurückkommen. Dreizehnter er rief 10 Diener und gab jedem ein Geldstück. Er sagte, macht etwas damit, bis ich wiederkomme. Vierzehnter aber die Leute hassten ihn. Sie schickten Boten hinter ihm her. Sie sagten, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König ist. Fünfzehnter der Mann wurde König und kam zurück. Er rief die Diener, denen er das Geld gegeben hatte. Er wollte wissen, was sie mit dem Geld gemacht haben. Sechzehnter der erste Diener kam und sagte, Herr, mit deinem Geldstück habe ich 10 Geldstücke mehr gemacht. Siebzehnter der König sagte, gut gemacht. Du bist ein guter Diener. Weil du im Kleinen treu warst, darfst du über 10 Städte herrschen. Achtzehnter der zweite Diener kam und sagte, Herr, mit deinem Geldstück habe ich 5 Geldstücke mehr gemacht. Neunzehnter der König sagte, du darfst über 5 Städte herrschen. Zwanzigster ein anderer Diener kam und sagte, Herr, hier ist dein Geldstück. Ich habe es in einem Tuch versteckt. 21. Ich hatte Angst vor dir, weil du streng bist. Du nimmst, was du nicht gegeben hast. Du erntest, was du nicht gesät hast. 22. Der König sagte, ich werde dich mit deinen eigenen Worten richten, du schlechter Diener. Du wusstest, dass ich streng bin. Ich nehme, was ich nicht gegeben habe. Ich ernte, was ich nicht gesät habe. 23. Warum hast du mein Geld nicht zur Bank gebracht? Dann hätte ich es mit Zinsen zurückbekommen. 24. Der König sagte zu den Leuten, nehmt ihm das Geldstück weg und gebt es dem, der 10 Geldstücke hat. 25. Die Leute sagten, Herr, er hat doch schon 10 Geldstücke. 26. Ich sage euch, wer viel hat, bekommt noch mehr. Wer aber wenig hat, dem wird auch das weggenommen, was er hat. 27. Aber meine Feinde, die mich nicht als König haben wollten, bringt sie her und tötet sie vor mir. 28. Nachdem Jesus das gesagt hatte, ging er weiter nach Jerusalem. 29. Jesus kam in die Nähe von Bethphage und Bethanien, zu dem Berg, der Ölberg heißt. Er schickte 2 Jünger weg. 30. Er sagte, geht in das Dorf dort. Dort findet ihr ein junges Tier, das angebunden ist. Niemand ist noch darauf geritten. Macht es los und bringt es her. 31. Wenn euch jemand fragt, warum macht ihr es los, dann sagt, der Herr braucht es. 32. Die Jünger gingen hin und fanden es, wie Jesus gesagt hatte. 33. Als sie das Tier losmachten, fragten die Besitzer, warum macht ihr das Tier los? 34. Sie sagten, der Herr braucht es. 35. Sie brachten das Tier zu Jesus. Sie legten ihre Kleider auf das Tier und setzten Jesus darauf. 36. Als Jesus ritt, legten die Leute ihre Kleider auf den Weg. 37. Jesus kam in die Nähe des Ölbergs. Alle Jünger freuten sich und lobten Gott laut für die Wunder, die sie gesehen hatten. 38. Sie sagten, Gott soll den König segnen, der im Namen des Herrn kommt. Friede im Himmel und Ehre bei Gott. 39. Einige Pharisäer in der Menge sagten zu Jesus, Lehrer, sag deinen Jüngern, sie sollen still sein. 40. Jesus antwortete, ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. 41. Jesus kam näher und sah die Stadt. Er weinte über sie. 42. Er sagte, wenn du doch wüsstest, was gut für dich ist. Aber jetzt ist es verborgen. 43. Es werden schwere Zeiten für dich kommen. Deine Feinde werden dich angreifen und dich von allen Seiten bedrängen. 44. Sie werden dich zerstören und deine Kinder töten. Sie werden keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit nicht erkannt hast, die Gott dir gegeben hat. 45. Jesus ging in den Tempel und begann, die Verkäufer hinauszutreiben. 46. Er sagte, es steht in der Bibel, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Aber ihr habt es zu einem Ort für Diebe gemacht. 47. Jesus lehrte jeden Tag im Tempel. Aber die Priester und Lehrer wollten ihn töten. Auch die wichtigen Leute wollten das 48. Aber sie wussten nicht, wie sie das machen sollten. Denn alle Leute hörten Jesus gerne zu.